Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Im April 1961 flog Juri Gagarin als erster Mensch ins Weltall. Seine Erdumrundung dauerte 108 Minuten und war eine Sensation. Kaum 7 Jahre später kommt der Kosmonaut bei einem Flugzeugabsturz nahe Moskau ums Leben. Dieses bis heute nicht aufgeklärte Unglück nahm die Schriftstellerin, Philosophin und Malerin Etel Adnan zum Anlass und schrieb das Gedicht »A Funeral March for the First Cosmonaut«, ein Trauermarsch für den ersten Kosmonauten. Hören Sie heute die Ursendung dieses 11-teiligen Poems von Etel Adnan. Zuvor einleitende Worte von Ulrike Hage, der Komponistin und Regisseurin des Stücks, darüber, wie dieses Gedicht seinen Weg ins Radio gefunden hat und warum dieser Text so auch heute noch, 50 Jahre nach seiner Entstehung, so wichtig ist, wenn nicht wichtiger denn je. Ich habe den Funeral March als Zitat in dem Buch von Etel Adnan gefunden, Life is a Weaving, also Leben ist ein Gewebe. Und ich wollte gerne wissen, um was für einen Text es sich da handelt, denn ich fand diese kleinen kurzen Sätze, die ich in dem Buch gefunden habe, so faszinierend, dass ich dachte, da muss doch ein längerer Text dahinter stecken. Und dieser Ausschnitt von Etel Adnan, der heißt halt, dass sie sagt, im College lasen wir mein Poem, ein Trauermarsch für den ersten Kosmonauten. Wir nahmen es auf, die Stimme wurde erst direkt aufgezeichnet, dann noch durchs Telefon und alles fand in einem völlig dunklen Raum statt. Und da dachte ich, das ist ja Radio, was sie da gemacht haben. Und ich saß ja eigentlich an dem Manuskript zu Life is a Weaving und dachte immer, da ist aber dieser kleine Textausschnitt und diese Beschreibung von dem Funeral March for the First Cosmonaut und was steckt hinter diesem Text? Dann fragte ich die Übersetzerin, Claudia Ruschkowski, sag mal, kannst du bitte Etel anrufen und fragen, ob sie von dem Funeral March noch ein Textexemplar bei sich zu Hause hat? Ich würde das gerne lesen. Claudia hat Etel angerufen, rief mich dann wieder an und sagte, Etel ist total aufgeregt und meint, wir sollen so schnell wie möglich nach Paris kommen, weil dieser Text liegt ihr sehr am Herzen und sie hat eine Kopie in ihren Unterlagen gefunden und würde uns die gerne in die Hand drücken. Ja, also irgendwie waren dann plötzlich alle ganz aufgeregt und wir sind nach Paris gefahren und haben tatsächlich mit Etel zusammen diesen Text gemeinsam angeguckt und Etel meinte, ich sollte den unbedingt vertonen, ich sollte unbedingt ein Requiem daraus schreiben und sie würde gerne eine Stimme sprechen und ich soll sie aufnehmen. Das fand ich natürlich total faszinierend, habe mir den Text dann nachts, weil wir waren 2 Tage in Paris, nachts im Hotel durchgelesen, habe sie nochmal getroffen und habe gesagt, der Text ist prophetisch, der ist brandaktuell. Und dann begann Etel uns ganz viel zu erzählen zu dem Text, sodass ich auch wirklich jedes Kapitel verstehen konnte, dass ich verstehen konnte, was sie damals damit gemeint hat und was sie jetzt 50 Jahre später mir in die Hände gibt, um es zu vertonen. Und ich wollte es auch wirklich durchdringen, was sie in diesem Text aussagt. Es war eben nicht nur ein Begräbnismarsch, ein Trauermarsch für einen Kosmonauten, sondern es war eigentlich ein großer Blick auf die Erde, ein großes Gedankengewebe darüber, dass wir auf der Erde leben und dass wir gleichzeitig schon daran denken, diese Erde zu verlassen. Und das ist heute so aktuell, finde ich, weil wir die Erde ja nicht nur verlassen, weil wir glauben, spannende neue Sachen zu entdecken, sondern weil wir merken, wir haben auf dieser Erde so gewütet, wir haben so in ihr rumgewühlt, wir haben mit der Industrialisierung bis heute so viel verbraucht von den Ressourcen der Erde, dass wir weg wollen, in Anführungsstrichen, weil die Erde erschöpft ist. Ja, aber warum ist die Erde erschöpft? Und darüber habe ich lange mit Etel gesprochen. Die Erde ist erschöpft, weil wir sie so ausgebeutet haben, weil wir immer an diesen Wahnsinn von Geschwindigkeit und Fortschritt und Profit und so weiter und so fort denken. Und dabei haben wir komplett diesen Draht eigentlich zu unserem Mutterschiff, zu der Erde, zur Mutter Erde verloren. Was mich auch fasziniert hat an dem Text, ist, dass alle Propheten und alle die, die sich sozusagen für das einsetzen, was uns als Menschen weiterbringt und erinnert an Dinge, die wir untereinander, miteinander tun können, die gut sind, das sind eben alles Kosmonauten für Etel Adnan. Das sind alles Astronauten, Kosmonauten. Deswegen kommen in dem Text auch Jesus, Mohammed, aber auch Isis vor und Göttinnen, Götter, alle kommen vor und sind eigentlich Astronauten, also Menschen, eigentlich Menschen, die über ihre Grenzen hinausgewachsen sind. Der Text ist ja entstanden in einer Zeit, in der Gagarin der erste Mensch im Weltraum war, in der der Kalte Krieg zwischen der USA und der Sowjetunion entstand, in der die Problematik zwischen Schwarz und Weiß in Amerika hochkochte, in der das Thema des Umgangs mit den eigentlichen Ureinwohnern von Amerika, nämlich den Indianern, ein großes Thema war. Das ist eigentlich eine Zeit gewesen, also die 60er Jahre, in der einen die politischen Ereignisse nicht kalt lassen konnten. Und als am 27. März 1986 Gagarin verunglückte mit einem Flugzeug, hat Adnan das so bewegt, weil eben ein paar Jahre zuvor dieser selbe Kosmonaut im All war, also wesentlich weiter entfernt von der Erde als ein Flugzeug sein kann, dass sie spontan ein Poem geschrieben hat, was sich aus 11 Kapiteln zusammensetzt. Und in diesen 11 Kapiteln wird eigentlich immer Bezug genommen zur Geschichte unserer Welt, zur Philosophie, zur Religion, ohne religiös zu sein, und zur Politik, die in Amerika stattfand. Es gab den Mord an Martin Luther King, der dann auch zu einem Erzengel für sie wurde. Vor allen Dingen, nachdem er seine sogenannte Bergpredigt in Memphis gehalten hat. Das kommt auch in dem Text vor. Es gab den Mord an Kennedy. Es gab so viele Ereignisse, die während dieser Text entstand oder kurz davor stattgefunden haben, dass sie einfach in diesen Text, der eigentlich als Requiem für Gagarin geplant war, die sich aber da hineinschmuggeln, damit zu tun haben. Weil man kann das eigentlich gar nicht trennen voneinander. All diese Dinge. Also man kann den Flug in den Weltraum nicht trennen von der Politik, die gerade stattfindet in dem Land. Man kann eine religiöse Bewegung nicht davon trennen, von dem, was gerade agrarpolitisch in einem Land stattfindet oder von Dürrekatastrophen oder von anderen Dingen, die sich auf der Welt ereignen. Man kann das nicht trennen. Wir sind alle eins, es gehört alles zusammen und wir müssen die Geschichte immer wieder von Ferne betrachten. Man muss immer wieder ein paar Jahrhunderte zurückgehen, um die Geschichte auch von heute zu verstehen, beziehungsweise ihre Entwicklung dahin zu verstehen. Was aber den Text vor allen Dingen ausmacht, sind positive Kräfte gegen negative Kräfte. Also es geht sozusagen um The Battle of the Archangels, um den Kampf zwischen den Erzengeln oder den Kampf der Erzengel mit den anderen Wesen auf der Erde. Es ist manchmal ein Kampf zwischen Gut und Böse, aber in diesem Text wird es nie so ausgedrückt. Es wird nichts als gut und nichts als böse bezeichnet, sondern es werden Fakten aufgezeigt. Und die werden aber verschlüsselt als Metaphern aufgeführt. Die werden aus künstlerischen und mythischen Perspektiven heraus betrachtet und so in den Text eingewoben. Und das ist aber alles unsere Geschichte. Die Geschichte ist komplex. Die Geschichte ist nicht einfach. Man kann sie nicht simpel auf irgendeinen Satz reduzieren. Das wäre fatal und das würde immer zu Diktaturen führen. Und Etel ist genauso wie ich. Wir sind Anhänger von einer freien Gesellschaft, von einer demokratischen Gesellschaft, von einer pluralistischen Gesellschaft, aber auch von der Möglichkeit und von der Fähigkeit, die wir alle haben, miteinander gemeinsam umzugehen und miteinander auf dieser Welt zu leben und nicht gegeneinander. Und das Gedicht hat ja auch etwas, oder das Poem hat ja auch etwas mit dem Beginn des Kalten Krieges zu tun zwischen USA und Sowjetunion. Und in dem Fall ist dann Gagarin, der Astronaut oder der Kosmonaut mit dem Lächeln im Gesicht, ist halt einfach auch ein Erzengel, der als allererstes mal da oben war und die Erde aus großer Entfernung gesehen hat. Und das ist eine Tatsache, die wichtig ist. Nicht, aus welchem Land er kommt oder ja, welche Nationalität in Anführungsstrichen er hat. Und so, insofern ist der gesamte Text, das gesamte Requiem für Gagarin eigentlich ein Requiem für die Menschheit oder eine Metapher auch auf Höhenflüge und Abstürze der Menschheit. Und das ist es im Laufe der Arbeit ist es das auch für mich geworden. Im Laufe der Arbeit wurde der Text für mich zu einem tatsächlichen Requiem für die Menschheit mit positiven und negativen Betrachtungsweisen, aber auch vor allen Dingen eine von vorn bis hinten musikalische Reflexion. A Funeral March for the First Cosmonaut. Ein Trauermarsch für den ersten Kosmonauten von Etel Adnan. Übersetzung Claudia Ruschkowski, Komposition und Realisation Ulrike Hage. You were searching to the head of the mighty tree that pipeline to the sky. An incoherent light wave was moving behind the clouds, and you went swimming into that distant pool. You went to be suspended there. Du suchtest mit den Händen des Affenbaums die Pipeline zum Himmel. Eine diffuse Lichtwelle bewegte sich hinter den Wolken. Und du gingst schwimmen im fernen Pool. Du gingst, um dich dort treiben zu lassen, kühl wie die abendländische Seite von Palmblättern zur Mittagszeit. Cool as the western side of palm leaves under the break of noon. There are potholes in the sky, familiar to the Sierra's wanderers, moving icebergs with taste like antimatter when physics go wild. Es gibt Schlaglöcher im Himmel. Die Sierra-Wanderer kennen sie. Treibende Eisberge, die nach Antimaterie schmecken, wenn die Physik Amok läuft. Gagarin, Scott, German, Tito, McGee, Komarov, the new hierarchy of archangels, bringing messages from outer space, decoding the proton and moving under a shower of traveling electrons. Gagarin, Scott, German, Titov, McDivitt, Komarov, die neue Hierarchie von Erzengeln. Sie bringen Botschaften aus dem All, entschlüsseln die Protonen und ziehen unter einem Schauer reisender Elektronen. Sieben Sonnenuntergänge für einen einzigen Abend. Seven sunsets for a single evening. And the uninterrupted moon growing into their eyes with the look of mothers looking back on us from the other side of our death. Seven sunrises for a cosmonaut. Und der ungebrochene Mond wächst in ihre Augen mit dem Blick von Müttern, die an uns zurückdenken, von der anderen Seite unseres Todes. Sieben Sonnenaufgänge für einen Kosmonauten. I was in Carthage, and the American satellite was orbiting over St. Augustine's land. I told him, African. Today you would not have drowned yourself in the seas of the Roman Empire,

In the beginning was the Sufi in orbit. In the beginning was the white page. In the beginning was the sword. In the beginning was the rocket. In the beginning was the dancer. In the beginning was color. In the beginning was music. Erinnere. Im Anfang war Raum. Im Anfang war Zeit. Und Raum, Zeit. Und Zeit, Raum. Und Schlaf. Und Musik. Gagarin's death. It is again Icarus. Gagarin's Tod. Remember the daddies. Remember Gagarin. Und wieder Icarus. Remember the archangel. Remember the white rose. Rose blanche tombée. Remember Icarus. Remember Dedalus. Remember Gagarin. Remember Komarov. Vladimir Komarov. Im Anfang war Musik. Im Anfang war Farbe. Im Anfang war der Tänzer. Im Anfang war die Rakete. Im Anfang war das Schwert. Im Anfang war das weiße Blatt. Im Anfang war der Sufi im Orbit. Im Anfang war der Sufi im Orbit. Вначале был белый лист. Вначале был меч. Вначале была ракета. Вначале был танцор. Вначале был цвет. Вначале была музыка. I see the Tarot of Japan in these subdued images. A procession of samurais bending their swords, carrying a processional for up art on the white silks of their ghosts. White silks of their ghosts. Eating and remaining hungry, kissing and remaining lonely, speaking and remaining doomed. Ich sehe das Tarot von Japan in diesen gedämpften Bildern. eine Prozession von Samurais. Sie beugen ihre Schwerter, tragen eine Hymne für Obart auf den weißen Seiden ihrer Geister. I see the tarot of Japan in these subdued images, a procession of samurai bending their swords, carrying a processional for op art on the white silks of their ghosts. Das ist Japan. Versunken und auferstanden. Auferstanden und stirbt noch immer. Schluckt Wasser und taucht auf. Treibt unter Wasser und ertrinkt in einer verstärkten Variante von Hiroshima. This is Japan, drowned and resurrected. Resurrected but still dying. Drinking water and emerging, swimming from underwater and drowning on a transistorized version of Hiroshima. Tränen tropfen vom Fuji und ein Erdbeben versöhnt an der offenen Wunde von Kamakura. Tears dripping from Mount Fuji. And an earthquake reconciled at the open wound of Kamakura. Lange elliptische Flugbahnen hinterlassen blaue Flecke am Himmel. Und wir sind die Einwärtsgekehrten des Weltraumzeitalters. Long elliptical trajectories are making a bruise on the sky. We are the introverts of the space age. Crashing clouds, zerkratzen Wolken mit geballten Fäusten, begraben Augen in der Rinde von Bäumen, essen und bleiben hungrig, küssen und bleiben einsam, sprechen und bleiben verloren. Breaking wells, graben Brunnen in Richtung Tod und vergessen die Sonne, and forgetting the sun, den schwarzen Nimbus der japanischen Flagge of the Japanese flag, und das Spielzeug, das im Pazifik treibt, zu Füßen von Osaka. Die strömende Sonne, die sich unter den Wellen bewegt wie ein Fisch, fern von Tokio. Thank you. to outer space, a whole maze of Indian tribes with nuclear garbage and unwanted satellites. In den Weltraum warfen wir ein Sammelsurium indianischer Stämme mit nuklearem Schrott als ungewollte Satelliten. The Omaha Indian sings, arise, sun, moon, stars, all of you who move in the heavens. Who move in the heavens, I pray hear me. In your midst a new life has come. In your midst a new life has come. Der Omaha-Indianer singt, erhebt euch, Sonne, Mond, Sterne, ihr alle, die sich im Himmel bewegen. Ich bitte euch, hört mich an, in eurer Mitte entstand neues Leben. His song is drilling holes in our ears, hammering its way into the mountain speech of Memphis. Our revelation. The black prophet ascended twice. To meet the sun and to meet his death. Remember the kites falling when we were children. They always looked like dying birds. In den Weltraum warfen wir ein Sammelsurium indianischer Stämme mit nuklearem Schrott als ungewollte Satelliten. Der Omaha-Indianer singt, erhebt euch, Sonne, Mond, Sterne, ihr alle, die sich im Himmel bewegen. Ich bitte euch, hört mich an, in eurer Mitte entstand neues Leben. Sein Lied bohrt Löcher in unsere Ohren, hämmert sich in die Bergpredigt von Memphis, unsere Offenbarung. Der schwarze Prophet stieg zweimal auf, um die Sonne zu treffen und seinen Tod. Erinnere dich an die abstürzenden Drachen, als wir Kinder waren. Sie sahen aus wie sterbende Vögel. In den dunklen Sälen der Kinos verpesten die Filme der Prophezeiungen das Publikum. Batman, Gagarin, Superman, Martin Luther King. Das ist der Kampf der Engel. شربنا من ثغر الجمل شرابا طعمه مر وسمعنا ضحكات شربنا من ثغر الجمل شرابا طعمه مر وسمعنا ضحكات There is a system in the universe unforgiving, solar-centered, in which no obscure paradise can last. There's an animal inflated, moving on 1,000 feet. We live in its belly. We breathe its gases. We look with its eyes. We curse its liver. Then we send a cosmonaut to the other planets to sing a resurrection. شربنا من ثغر الجمل شرابا طعمه مر وسمعنا ضحكات. Wir tranken eine Flüssigkeit aus dem Maul des Kamels. Sie war bitter. Wir hörten Gelächter. Es gibt ein System im Universum, gnadenlos sonnenzentriert, in dem kein dunkles Paradies bestehen kann. Dort ist ein aufgeblähtes Tier auf 1,000 Füßen. Wir leben in seinem Bauch, wir atmen seine Gase, wir sehen mit seinen Augen, wir verfluchen seine Leber. Dann schicken wir einen Kosmonauten zu den anderen Planeten, um die Auferstehung zu besingen. In the beginning was San Quentin. In the beginning I saw it at twilight, a gigantic casino, Frank Lloyd Wright building, a floating dream. But it was rejecting light, like a mirror. It said it, all written in that refusal. Light was not going through. Light was not going it was being arrested, was being arrested in all its glory. The prison transfigured only for those outside. The inmates remaining in the dark. And these images are imprisoned on paper. I see them struggle towards freedom, towards meaning. And they fall like Gagarin today fell. He was a frog descending. He was a cross shooting towards Earth. He was a boat moved by its genes. When all information went insane in each one of his cells. And he flew, both arms and both legs opened like a compass, like a bird hit by lightning, like the bats that Leonardo used to draw. Bats whose wings were also blinded. And he flew. Im Anfang war San Quentin. Ich sah es in der Dämmerung. Ein gigantisches Casino. Ein Gebäude von Frank Lloyd Wright, ein schwankender Traum, aber es wies das Licht ab wie ein Spiegel. All seine Trauer stand in dieser Ablehnung geschrieben. Licht kam nicht durch. Es wurde in aller Herrlichkeit verhaftet. Das Gefängnis verklärt, nur für die draußen. Die Insassen bleiben im Dunkeln. Und diese Bilder werden gefangen gesetzt auf Papier. Ich sehe sie kämpfen um Freiheit und Sinn. Und sie stürzen ab, wie Gagarin heute abstürzte. Er war ein Frosch, der hinabsank. Er war ein Kreuz, das zur Erde schoss. Er war ein Boot, gelenkt von seinen Genen, als alle Informationen verrückt wurden in jeder seiner Zellen. Und er flog, Arme und Beine weit geöffnet, wie ein Kompass, wie ein Vogel vom Blitz getroffen, wie die Fledermäuse, die Leonardo zeichnete, Fledermäuse, deren Flügel ebenfalls geblendet waren. Und er sah, von wo aus nicht einmal ein 13. Durchmesser der Erde sichtbar war, er sah, wie Bänke toter Fische in tropischen Gewässern, eine stille Reihe toter Kosmonauten, Reisende durch die Reinheit des Raums. Und er stürzte zurück zu dem schwarzen Gestrüpp der Erde in einem blitzartigen Feuer, das seine Grabrede war. Die Reise ging zu Ende. Eine andere Reise war gerade angebrochen. Explosions of light, bulbs, Explosionen von Licht. The whole human race bombarded by so many news, images, the voltage of intercourse. Glühbirnen explodieren, zerbersten, die ganze Menschheit bombardiert von so vielen Nachrichten, Bildern, der Spannung wechselnder Beziehungen. And the Requiem for the sound barrier. Und ein Requiem für die Schallmauer. وقد رأى وقد وقع. انفجارات الضوء. Flying in the center of a furious blaze, like a song, he came down at cosmic speed, missing Mother Earth and returning to her, a dead hero from battle while the sun wept. Mitten in einer lodernden Flamme, fliegend, wie ein Gesang, stürzte er mit kosmischer Geschwindigkeit, verfehlte Mutter Erde und kehrte zu ihr zurück. Ein toter Held aus der Schlacht, während die Sonne weinte. There are only red flowers on our land. Flowers, no stems. Stems and no flowers. There are only red flowers on our land. Flowers and no stems, stems and no flowers. Fives, gongs, drums, beats, strings, drums and more drums and people's feet, as many more drums. Asian drums, African drums, Arabian drums, American drums, Russian drums, a drum. Es gibt nur rote Blumen auf unserem Land. Blumen und keine Stängel, Stängel und keine Blumen. Pfeifen, Fives, Gongs, Gongs, Trommeln, Drums, Pauken, Beats, Streicher, Strings, Trommeln und noch mehr Trommeln und menschliche drums, Füße, so viele Trommeln, asiatische Trommeln, afrikanische Trommeln, arabische Trommeln, amerikanische Trommeln, russische Trommeln, eine Trommel. عندما انتحبت الشمس während die Sonne weinte kam der tote Held aus der Schlacht zurück zu seiner Mutter die er verfehlte. Mit kosmischer Geschwindigkeit, wie ein Gesang, mitten in einer lodernden Flamme fliegend. Flying in the center of a furious blaze. While the sun wept, the dead hero came back from battle. Of a furious blaze. Körper des Weltraums, der aufquillt wie eine Frau nach dem Tod. Körper des Weltraums, geschlagen, geöffnet, voll Spuren, voll Wunden, triefend von Wolken, stöhnend vor Qual. Körper des Weltraums, der sich ausdehnt unter dem Druck von Vorfahren, Löschfahrzeugen, Nägeln, Kampfpanzern, Kolonnen himmlischer Krieger und resignierender Algerier. Das ganze elende Bataillon, das die unsichtbaren Treppen des Weltraums emporsteigt. Körper des Weltraums, weiß wie der frühe Morgen. Fürchte dich nicht. Body of space, swelling, is woman after death. Body of space, swelling, as woman after death. Body of space, beaten, opened up in tracks, in wounds, dripping with clouds, moaning its agony. Body of space, enlarging under pressure. Body of space, enlarging under pressure from ancestors, fire trucks, nails, armored tanks, columns of soldier angels and retreating Algerians, the whole wretched battalion climbing up the invisible stairways of space. Body of space, white as early morning, do not be afraid. Do not be afraid. Körper des Weltraums, weiß wie der frühe Morgen, fürchte dich nicht. Astronauts also are mortal. Gagarin, first man in space, but also the 13th. Gagarin, erster Mann im Weltraum und auch der 13., der Sonnengott Ra und die mörderische Isis? Elijah and Jesus and you, Muhammad, hovering above Jerusalem. Elias und Jesus und du, Mohammed, über Jerusalem schwebend? Refusing to enter paradise, but unclothed and reduced to a ship of ashes. Du willst das Paradies nur nackt betreten, auf einen Haufen Asche reduziert. You, Prophet Elijah, carried by your Ahsina. Du, Prophet Elias, von deinen Rossen getragen, burning close to the sun. Verbrennst in der Nähe der Sonne. All of you, cosmonauts, carried by our Ahlam. Alle ihr Kosmonauten, von unseren Träumen getragen, schwebt über dem Schlaf. Floating above sleep. All of you, pioneer of that space which lingers between atom and dream. Alle ihr Pioniere des Weltraums, der sich zwischen Atom und Traum erstreckt. All of you pioneers of that space which lingers between atom and dream. Wir hörten die ungeheure Minute der Stille. We heard the tremendous minute of silence you all stood. We heard the tremendous minute of Sukun. Ihr habt euch erhoben, Sukun. Als Gagarin zu euch kam. Sukun. Das große Kind in der großen Maschine. You all stood. When Gagarin came to you. When Gagarin came to you. The great child. The great child in the great machine. في الآلة العظيمة. عندما انتحبت الشمس عاد البطل الميت من المعركة إلى أمه التي يشتاقها. At cosmic speeds. Fliegend. Like a song. Wie ein Gesang. Flying in the center of a furious blaze. Mitten in einer lodernden Flamme. When Gagarin came to you, the great child in the great machine. Thank you. A funeral march for the first cosmonaut. Ein Trauermarsch für den ersten Kosmonauten von Etel Adnan. Aus dem Englischen von Claudia Ruschkowski, Komposition Ulrike Hage. Mit Etel Adnan, Judith Engel und Zeynab Al-Sawa. Russische Stimme Eduard Wassmann. Gesang Christina Andersson. Klarinette Claudio Puntin. Tonorgel, Celesta und am Flügel Ulrike Hage. Ton und Technik Thomas Monnerjahn, Jan Beckhaus, Gunda Herke und Martin Offig. Regieassistenz Beate Becker. Realisation Ulrike Hage. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.